kuschel immer hier. Wenn's das alleine wär, ich kenn dich schon, du Bärenhäuter, du willst ja noch nur immer weiter. Er schied nicht, er weiß so gut als wir und auch wohl besser, wie schön ein bisschen Dahlen schmeckt.